Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim Quasselstrip Podcast. Heute mit Thema, und zwar das wunderbare Thema Wiederanschauungswert. Also, warum gucken wir Serien nochmal, wann gucken wir Serien nochmal, was hat sich geändert durch ein zweites Mal anschauen, etc. Reicht ein zweites Mal. Muss man Minimum dreimal schauen? Ja. Also man muss halt bei einer Renn mit zumindest siebenmal schauen, bevor man ihn bewerten kann. Ja, genau. Das gleiche würde ich zu Tatami sagen. Da bin ich jetzt bei 8 Durchläufen. Wie viel habt ihr? Kann man sowas 0? 1. 2. Also ich finde, weil gerade Tatami, um jetzt völlig ad hoc einzusteigen, ist es so, dass man die zwei Szenen-Durchläufe relativ dicht aneinander braucht, damit man wirklich die ganzen Sachen verdeutlicht, nochmal sieht. Und auf deine Frage, wie man das kann, naja, indem man ein paar Jahre Zeit hat und man kam daraus 2010 und ich habe halt jetzt bis 2007 den fast jedes Jahr einmal gesehen. Alter, wie kann man sowas sich nur geben? Meinst du jetzt den Anime an sich oder das sich so oft anschauen? Das so oft angucken. Naja, das geht halt bei gut geschriebenen und visualisierten Werken geht sowas. Bei tatsächlich guten Anime-Vulpacks, nicht bei denen, die du schaust. Aber wir reden hier von Tatami Galaxy. Ja, du hast ihn halt nicht gesehen und der visuelle Zeichentrickstil spricht dich nicht an, deswegen ist es da schwierig, wobei der Stil ja auch innerhalb des Animes Funktion hat. Das ist Animes schön, wie er so dass der Anime einfach schlecht ist. Vulpecks geht hier ganz schön... Manchmal macht es einfach Spaß. Wobei jemand, der Neon Genesis nicht wertschätzen kann, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch mit dir rede. Wie kann man denn Vulpecks überhaupt? Vulpecks, weißt du, ich habe vorhin noch mit dir übereingestimmt. Wie hast du Neon Genesis bewertet? Es ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe und ich möchte denjenigen, der es gemacht hat, verprügeln. Ungefähr so ist Vulpecks meine Empfindung zu Neon Genesis. Ich hasse diesen Anime vom tiefsten Herzen. Also das Sympathielevel ist jetzt so gerade von Theresa auf Hitler gesprungen bei dir wahrscheinlich. Ein bisschen, ja. Schlimmer als Hitler. Holy shit. Reden wir von den Reworks? Wenn du sagst, die hast du besser bewertet, dann tut mir leid, aber... Was, welche Reworks? Alter, ich mich doch mehr als durch 26 Folgen quälen muss, wenn ich das nochmal sehen muss, dann springe ich vom Dach, egal was davon. Ich habe weder die Filme gesehen, noch die komischen Rebuilds. Den ganzen Shit, den kann ich mir nicht geben. Asuka, Desktop Asuka, was sagst du dazu? Sprichst du jetzt wieder mit deinen Figurenarmen? Ja, sie hört mir zu. Naja, irgendwer wenigstens, wenn du schon sowas gut findest. Aber wo würdest du denn einen Wiederschauwert, oder hast du überhaupt einen Wiederschauwert, der für dich was ausmacht? Bei mir eigentlich sehr einfach, mir muss der Anime zum Anschauen Spaß machen und ich bin jemand, ich kann zum Beispiel, das gilt nicht nur für Anime, das gilt auch für Filme generell, ich kann mir sehr schwer Sachen wieder anschauen, wenn wenn ich die Story schon kenne, also wenn der halt quasi sehr storylastig ist, wie ich nehme jetzt mal ein Filmbeispiel, wenn mir das besser passt, wie heißt das Ding? Lucky Number 11? Den kann ich mir halt kein zwei-, dreimal anschauen, beziehungsweise wenn ich das mache, dann wird mir davon sehr viel, sehr schnell zu langweilig. Aber das ist eigentlich ja der Punkt, weshalb man Filmen oder bei gut gemachten, es ist ja die Frage, ob sie einem gefallen oder nicht, ist ja nochmal was anderes, aber wenn du quasi eine Qualität hast, die auch sich nicht nur in die Narration reinschreibt, sondern auch in die Filmbilder oder auch in die Art und Weise, wie es erzählt wird, also mehr umspannt als die eigentliche Geschichte, die erzählt, dann ergibt sich ja eigentlich erst dieser Wert eines abermaligen Sehen oder das Mehr, was du bekommst, wenn du nochmal was siehst. Oder wie seht ihr das? Ich sag mal, bei mir, die Rewatch-Value, das geht Hand in Hand von wegen einfach, welchen Anime du schaust. Ich sag mal, ich habe den Anime, den ich am meisten rewatcht habe, das ist für mich halt Redline. Weil Redline ist für mich einfach ist ein Film, dementsprechend musst du dich nicht großartig darauf festlegen, von wegen, oh ja, ich schaue jetzt einfach nochmal 10 Folgen von Sachen, die mich nicht interessieren, sagen wir mal Berserk beispielsweise. Berserk habe ich jetzt gerewatcht Es gab viele Episoden, die mich gelangweilt haben, weil ich es einfach schon kenne. Ich kenne den Aufbau und das gesamte Worldbuilding ist es einfach nicht mehr wert. Du meinst während den neuen oder den alten? Natürlich den alten. Kann ich euch nochmal anschauen? Den alten. Und ich sag mal beispielsweise, wenn ich jetzt, ich habe Berserk Rewatch, muss ich dazu sagen, war ein Simultan-Watch. Ich habe das mit einem Freund von mir geschaut, der halt Berserk nochmal eingestiegen ist, der jetzt eben mit mir dann die Games spielen möchte. Und das ist cool soweit. Wunderbar. Aber ansonsten wäre ich beispielsweise wahrscheinlich eher zu den Filmen gegangen. Ansonsten würde ich einfach sagen, okay, ich habe Lust auf Berserk. Ich schaue ganz, ganz einzelne Folgen einfach nochmal. Sagen wir mal, Folge 14 kommt. Zum Gedanken mit dem 100 Manslayer und so Geschichten. Ansonsten sind Filme für mich immer eine bessere Art, etwas anzuschauen. Während, sagen wir mal, Haibana Renmei habe ich demnächst vor zu rewatchen, weil ich habe es bisher nur einmal geschaut und ich weiß, dass Haibana Renmei einfach vom gesamten Aufbau her einfach ein Anime ist, den man gerne nochmal rewatchen kann, weil es mehr um die Atmosphäre geht, anstatt um die tatsächlichen Informationen, die da rübergebracht werden. Im Gegensatz zusammen mit Berserk, wo du die Episode hast, wo er jemanden assassinieren soll. Und das ist prinzipiell alles nur Worldbuilding. Es ist nicht wirklich Enjoyment oder sonst was, weil die Enjoyment wird dadurch aufgebaut, dass man eben diese extra Charakterentwicklung durch diese Episode mit dazu bekommt. Man lernt was Neues. Und das ist bei Anime wie auch Aria, Haibana Renmei oder sagen wir mal auch generell anderen Slice of Life Werken wie Nodama Cantabile nicht der Fall. Dementsprechend greife ich für Rewatches eher zu Filmen oder zu einfach purer Enjoyment. Wie gesagt, Redline habe ich fast 8-mal geschaut oder so. Aber er muss die Geschichte, also klar, ich sehe die Opposition zwischen Atmosphäre oder erzeugter Welt und Stimmung und geschichtlich erzählter Anteil. Ja. Aber bei manchen Werken geht das ja auch irgendwie Hand in Hand. Ich weiß nicht, zum Beispiel bei Sachen wie Chinro, das ist so eine extrem drückende Atmosphäre oder Technolize oder so, da hast du hast die Geschichte, die vorangeht, aber du hast auch eine Atmosphäre, die funktioniert, unabhängig von dem Episodischen, wie bei Mushishi oder so. Ja, ich sag mal, es gibt halt auch gewisse Szenen, die ich einfach persönlich, wo ich keine Rewatch-Value sehe. Sachen wie Serial Experiments Lane werden beispielsweise auch ein bisschen Richtung wie Text and Dice geht, wo es zwar auch wieder sehr, sehr atmosphärisch ist, was ich gerade eben zu Haibana Renmei beispielsweise genannt habe, aber was für mich einfach, es ist schwer auszudrücken. Das ist anstrengender einfach. Nein, das auch. Das definitiv auch. Sagen wir mal, Lane war wirklich schwierig anzuschauen. Ich weiß, dass der Anime gut ist und ich habe ihn auch gut gefunden, aber es war trotzdem schwer, ihn anzuschauen. Wenn das Sinn macht. Aber ich sag mal, da geht's halt wieder ein bisschen auf das Persönliche zurück. Beispielsweise Haibana Renmei ist vielleicht auch einfach nur eins meiner Lieblingswerke und ich sehe die Atmosphäre drin und vielleicht klickt das auch einfach eher mit mir, anstatt, sagen wir mal, Serial Experiments Lane, wo ich ihn einmal anschaue, die Atmosphäre spielt riesig viel dazu und ich erkenne den Punkt und da hört's dann irgendwo auch halt auch für mich. Das ist halt die Sache, wofür man eben diese Serien rewatcht, was ein bisschen wieder, wie ich genannt habe, auf Genre und so weiter zurückgeht. Es gibt einfach gewisse Szenen, ich würde beispielsweise auch niemals Anime rewatchen, wie wenn wir mal als Beispiel Nodame Cantabile, was wieder eher Atmosphäre und so weiter ist, weil es halt großes Slice-of-Life-Fokus hat, was allerdings nicht auf denselben Ton trifft, nenne ich es einfach mal wie Haibana Renmei. Dementsprechend schaue ich meistens nur Rewatch, keine Ahnung, Favoriten von mir, Berserk und so weiter, wenn ich einfach wieder Lust habe, einmal meine Favoriten zu rewatchen. Ich will Atmosphäre haben oder, was halt wahrscheinlicher ist, ich will einfach eine unterhaltende Serie haben, die ich genial finde, die alles richtig macht, wie beispielsweise Redline, wo man einfach anmacht und die ersten 10 Minuten hooken einen sofort. Das ist eher etwas, wofür ich halt wieder einschalte. Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber jetzt ist die Frage, ist das tatsächlich, also für dich ist es auf jeden Fall stimmig, aber wenn du Sachen wieder anschaust, sollte man nicht einfach dann prinzipiell alles auch irgendwie wieder anschauen, nein, um dann eine gewisse Vergleichbarkeit zu erzielen, weil du sagst, es ist für dich, glaubst du, dass du nichts mehr rausholen kannst, aber das weißt du in dem Moment ja nicht unbedingt, natürlich. Oder? Okay, das geht vielleicht auch ein bisschen wieder, wie lange es her ist, wie du in einen Anime geschaut hast. Sagen wir mal, wenn ich wieder das Neues mitnehmen will, nehmen wir mal Tatami Galaxy. Ich bezweifle, dass ich, wenn ich Tatami Galaxy morgen rewatchen will, das wäre dann mein erster Rewatch, ja? Ich bezweifle, dass sich meine Gedanken zu Tatami Galaxy großartig ändern würden. Einfach weil es ist nicht lange her, seitdem ich ihn geschaut habe. Ich denke, ich habe den Punkt verstanden. Ich denke, ich habe die Episoden alle noch einigermaßen gut in Erinnerung. Ich verstehe, was dieser Anime erfüllen wollte. Und entweder ich fand es gut, was ich tat, oder ich finde es eben nicht gut. Aber zum Beispiel bei mir hat Tatami beim zweiten Sehen erst die 10 errungen, wenn ich so sagen kann, weil er mich einfach, mir halt nochmal so viel mehr an Vordeutung, an Verschränkung dargeboten hat. Selbst jetzt beim achten Mal habe ich nochmal entdeckt, dass in der ersten Folge auf was referiert wird, was in der achten Folge von jemand anderem gesagt wird. Und da so eine Verlinkung innerhalb der Geschichte steht, die eigentlich nicht offensichtlich ist und die nur über den direkten Bezug, wenn du halt die Zwischenstation dir durchdenkst, da ist. Aber eigentlich sind es zwei Figuren, die so im Anime nichts miteinander zu tun haben, aber tatsächlich in einer Beziehung stehen. Da Und ich das. dann gibt es noch eben die ganzen Sachen, über die ich zig Videos gemacht habe. Aber ich will dir jetzt auch nicht Tatami aufschwatzen. Ich meine nur, es gibt Punkte, an denen ein Wiederschauen einfach was anderes evoziert und auch teilweise, oder ich denke, die besseren Werke sind dafür ausgelegt, dass du sie mehrfach schaust. Oh, Ja, definitiv, definitiv. Ich kann ja gerade mal meinen Punkt finden, dann kannst du reinstellen, Lassik. Aber ich habe auch so ein Beispiel. Also, wie gesagt, das ist, was ich meinte mit dieser, keine Ahnung, vielleicht liege ich damit falsch, weil ich halt nicht viele Serien rewatche generell. Aber das ist einfach nur meine Einschätzung von Tatami Galaxy, wenn ich es nochmal schauen würde. Es kann sein, dass ich mich damit irre. Ich habe schon öfter gehört, dass man Tatami Galaxy öfter schauen sollte. Und vielleicht hätte das einen anderen Effekt auf mich. Aber ich habe das auch schon erlebt mit größtenteils im Neon Genesis Evangelion. Haha, wink, wink, Wilpex. Wo ich den, als ich das erste Mal geschaut hatte, was einer meiner ersten Anime war, vor Jahren und Jahren und Jahren. Ich fand Tatami Galaxy, sag ich schon, Neon Genesis Evangelion grauenvoll. Absolut schrecklich. Ich habe ihn angeschaut und ich fand ihn schlecht. Größtenteils wegen Shinji, größtenteils wegen dem Ende. Ich habe es damals gesehen, als was viele Leute in der Neon Genesis Evangelion, ich nenne es mal Community von denen, die es geschaut haben. Ich meine, es ist ein kontroverser Anime. Entweder es gibt die Crowd, die sagen, einer der großartigsten Anime aller Zeiten und bla bla bla bla bla. Und die anderen sagen, okay, ich kann sehen, dass es wirklich einen Einfluss auf die Industrie hatte. Aber er war schrecklich, weil im Endeffekt sagt das Ende eigentlich gar nichts aus und es ist pseudo-intellektuell und es ist Overthinking, was Leute machen. Und das ist dieser Wechsel, der bei mir stattgefunden hat. Von zuerst von wegen, das Ende ist einfach nur pseudo-intellektuell, es kommt eigentlich nichts dabei rum, dann habe ich es gerewatcht und im Rewatch sind mir dann die Sachen aufgefallen, die Leute eben dann bei Neon Genesis Evangelion gut fanden und auf einmal ist das eine 9 von 10, beziehungsweise der Film eine 10 von 10. Ja, bei Neon Genesis Evangelium ist es halt extrem wichtig, mit welcher Brille du drauf schaust und das verändert wirklich viel. Aber es ist natürlich bei vielen Werken so, aber ich glaube, so kontrovers ist es nur an diesem Titel auszumachen. Oder eben dann an schlechten Sachen wie, keine Ahnung, die ganzen SAO-Sachen, wo du dann einfach merkst, dass da auch nochmal andere Sichtweisen vorherrschen, aber die Leute, die auch nicht unbedingt artikulieren möchten. Das kann ich nachvollziehen, ja. Aber ich glaube, Lassig wollte was sagen, ja. Ja, weil du gesagt hast, von wegen alles, müsste man dann alles nochmal rewatchen. Und da denke ich mir eher, also gerade bei den schlechten Sachen, nein. Also ich will nicht noch ein zweites Mal Tokyo Ghoul sehen. Also absolut nicht, weil ich genau weiß, was der Anime meiner Meinung nach falsch gemacht hat. Und da brauche ich nicht ein zweites Mal sehen, um dann Gut, aber vermeintlich gute Sachen drin zu sehen. Und das geht, glaube ich, auch ein bisschen einher von wegen, ob der Anime wirklich ein bisschen die Grenzen eben überschreitet. Ich sag mal, Neon Genesis Evangelion spielt halt auch jede Menge mit Psychologie und wie Pikdemoni gesagt hat, von wegen, mit welcher Brille du das anschaust, von wegen, ob du einen Wert auf die Charaktere legst, ob du einen Wert auf die Story legst, ob du einen Wert auf die Interpretation legst und so weiter und so fort. Dementsprechend auch, ob End of Evangelion wirklich gut ist oder wirklich schlecht ist unter Fans. Aber sagen wir mal, was du jetzt meinst mit Tokyo Ghoul, oder für mich wäre es beispielsweise Higurashi. Zeit kann vergehen, wie will, aber wenn ich Higurashi nochmal schauen würde, es wäre immer noch eine 1 von 10, weil dieser Anime einfach deutlich geradliniger ist als Neon Genesis Evangelion, sagen wir mal. Egal, ob du den Anime magst oder nicht, Higurashi versucht deutlich weniger im gesamten Aufbau der Show. Und dementsprechend wird sich auch dein Eindruck schlichtweg nicht ändern, wenn du ihn einmal Ja, geschaut hast. da stimme ich dir zu. Das Ding ist aber halt, du kannst halt keine klare Grenze festlegen, ab wann er so viel mehr Thematik in sich drin hat oder verflochten ist, dass du sagst, okay, jetzt lohnt sich ein Rewatch und jetzt nicht mehr. Ja, das hängt ja auch immer von deinem Wissen ab und je nachdem, wie sich dein Kontext ändert, ändert sich vielleicht dann auch dein Blick. Ja, ich muss sagen, ich hatte lange Zeit die Meinung von Vulpex, dass ich Rewatch einfach nicht meiner Meinung nach nicht gelohnt hat, dass ich mir gedacht habe, warum soll ich mir eine Geschichte anschauen, die ich schon kenne? Und dann habe ich festgestellt, naja, also du kannst ja immer noch an Spaß an der Inszenierung haben. Also gerade Redline ist ein Beispiel, was auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel ist, eine Folge in Ergo Proxy, die einfach inszenatorisch so unfassbar gut ist, dass ich die auch alleine stehend mehrmals mir angucken könnte. Meinst du die Windstillen-Episode? Genau. Ich glaube, Folge 14 müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Oder 16. Ja, wobei zum Beispiel Ergo Proxy ist auch interessant, einfach von der Machart mit dieser Gaming-Episode, die zwar völlig rausfällt, aber einfach eine interessante Art des Infodumpings war. Ja, Und tatsächlich. ich glaube, solche Sachen oder Kameraführung oder wie sind die Gespräche verteilt, sieht man halt beim ersten Mal nicht unbedingt. Aber Ja, ja. ich persönlich habe in letzter Zeit kann ich das irgendwie immer mehr wertschätzen oder achte ich mehr einfach drauf auf so eine Art. Eben Kam in Anführungszeichen Kameraführung oder wie wird das inszeniert? Weil ich halt solche, wenn es irgendwie kreativ gemacht ist oder wenn es halt auch einfach gut gemacht ist. Ich könnte es bei der Folge tatsächlich bei der einen von Ergo Proxy nicht so wirklich festmachen, was sie für mich richtig macht. Aber sie macht für mich einfach alles richtig. So von der Art, was sie rüberbringen will, wie sie es rüberbringt und so weiter. Und in letzter Zeit habe ich halt auch aufgrund meines YouTube-Kanals ein paar Sachen gerewatcht halt, aber auch nicht so geile Sachen. Also Tokyo Magnitude war jetzt nicht der Überbringer. Und trotzdem fand ich das interessant zu sehen, wie es inszenatorisch gehandhabt wurde. Einfach so rein aus Interesse, weil wenn man das zweite Mal sieht, achtet man automatisch weniger auf die Geschichte, weil sie halt einfach einem nicht mehr so viel bietet. Und beim ersten Mal versucht man halt irgendwie mitzukommen, von wegen, worum geht's jetzt gerade oder der Handlung zu folgen und wenn du das halt kennst, finde ich das halt auch sehr schön, einfach mal zu gucken, wie macht er das. Und ja, also deswegen finde ich, lohnt sich einige Sachen einfach aus der Sicht nochmal der Inszenierung, weil das halt auch extrem spannend ist eigentlich. Ja, ich glaube, oder ich kam vorher von der Position her, dass man alles nochmal sehen müsste, weil ich glaube, ich vor 3 Jahren ungefähr angefangen habe, alle Sachen, die ich mit einer 6 oder mehr bewertet habe, nochmal sehen zu wollen und da jetzt auch am Abarbeiten bin, weil teilweise die Sachen auch, keine Ahnung, 15 Jahre oder so her waren, unter anderem oder 10, und das ist trotzdem viel zu lange und ich jetzt einfach auf andere Sachen achte. Klar, ich würde mir auch jetzt nicht unbedingt das Liederlichste, was ich gesehen hatte, nochmal anschauen wollen. Aber selbst in so bei diesen eigentlich von mir als gut bewerteten Serien verändern sich dann Sachen, dass sie hochgehen oder runter. Und zum Beispiel Legend of the Galactic Heroes, was ich immer noch sehr gut finde, aber beim zweiten Mal sehen und vor allem, wenn du dann nicht mehr so unbedingt auf die Gespräche achten musst, was ja dann auch einen enormen Teil einnimmt, fällt dann zum einen die Inszenierung anders auf und was mir halt dann nochmal sauer aufgestoßen ist, neben den Sachen, die Megaknocker in seinem netten Video da zum Sci-Fi-Setting thematisiert hat, auch, dass die ganze Mentalität einfach das der 80er Jahre Japans Lebenssituation weitergespiegelt ist und das halt nichts ist, was ich so als genial da finde, sondern das ist eher was für mich den Anime stimmungsmäßig nochmal kaputt gemacht hat. Dass der besser ist als die Romane und alles, was jetzt dieses Jahr kommen wird, ist wahrscheinlich unbestreitbar, aber es ist halt für mich trotzdem deswegen keine 10 von 10, so. Zumindest nicht mehr. Genau, aber Legend of the Galactic Heroes kommen wieder darunter, zumindest für mich. Ich würde Legend of the Galactic Heroes niemals rewatchen. Einerseits können und zweitens einfach wollen. Schlichtweg, sagen wir mal, wegen der natürlich Episodenlänge offensichtlich und im Gegensatz zu, sagen wir mal, Anime wie Berserk, die ich ja rewatche und wo ich gesagt habe, von wegen, okay, vielleicht, wenn man Lust auf sowas hat, dann macht es vielleicht mehr Sinn, einzelne Folgen schlichtweg zu rewatchen, die man sich als gut in Erinnerung behalten hat oder die man eben in Erinnerung behalten hat, als das macht für mich den Anime aus. Als andere. Und das hat beispielsweise Legend of the Galactic Heroes beinahe nicht. Natürlich gibt es die Episoden, diese einzelnen, die ich besser an dieser Stelle nicht spoilern sollte. Aber damit kriegst du halt den Anime nicht gefüllt. Man hat bei Berserk eher noch die Episoden, die sagen, okay, das macht wirklich den Anime aus. Das sind Schnittpunkte, wo Charaktere sich tatsächlich ändern. Aber Anime wie Legend of the Galactic Heroes oder auch Galaxy Express 999 oder vermutlich auch Hajime no Ippo und so Konsorten, alles was so um die 50 Episoden schon wieder hochgeht, verlieren diese kondensierte Art, nenne ich es mal, wie der Anime einfach aufgebaut ist. Aber daran ist nicht der Anime schuld, sondern daran ist einfach schuld von wegen, wie diese Shows gepaced und strukturiert sind, schlichtweg. Ja, ich glaube, die Inszenierung ist schon auch sehr wesentlich. Deswegen schaue, oder ich schaue, glaube ich, auch lieber kürzere Sachen nochmal an. Und wenn ich mir vorstellen müsste, irgendwie Sachen wie One Piece oder selbst die alten Dragon Ball Folgen nochmal zu sehen, ich glaube, mir würde es grausen, einfach weil ich erstens keine Lust hätte, 800 Folgen oder so zu sehen, aber auch einfach weil die Tempi, die da vorhanden sind, auch so auf diesen Wochenrhythmus ausgezogen sind von der Länge her. Ich meine, sowas wie JoJo oder so kannst du vielleicht am Stück noch schauen, aber so Naja, dieses. Star-Crossed Crusader kannst du nicht am Stück schauen. Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt der vierte Teil für mich nicht so eintönig gewesen wäre, wenn ich es nicht mit Abstand gesehen hätte. Aber da ist es noch eher möglich. Aber wenn du dann irgendwie so Kapitel hast, also Manga-Kapitel, die auf eine ganze 20-Minuten-Folge ausgedehnt wurden, da hast du am besten noch 5 Minuten Opening und 3 Minuten Ending oder so. Ja, dann bleibt halt nicht viel übrig und dann lohnt sich's halt auch irgendwie nicht mehr so. Ja, Egal. ist Ja. sowieso eine Frage, wenn man, wie ihr ja eher wöchentlich, also seasonal Anime schaut, finde ich, glaube ich, lohnt sich das tatsächlich dann nochmal mehr zu schauen. Okay, wie verhält sich das, wenn ich das nochmal am Stück schaue? Weil ich schaue ja grundsätzlich Sachen am Stück und Meistens deswegen, schlechter. ja, eben, Also, also. ja, das kommt auf die Serie an. Zum Beispiel bei Sangatsu no Lion bin ich echt irgendwie über mich selbst verärgert, dass ich sie weiterschaue, weil ich eigentlich würde ich sie gerne am Stück schauen, weil da die Thematik und die Symbolik so dicht ist und auch wie die Sachen ineinander spielen, Aber dass es da Sangatsu no sich. Lion hat auch nicht diesen Wochenaufbau, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Das Ja, ist das ist das, was wahrscheinlich. halt sehr viele seasonal haben. Und deswegen finde ich, merkt man das so. Bestes Beispiel immer so krasse Cliffhanger bei Seasonals, die halt so in der einen Woche ist der totale Cliffhanger und du wartest gespannt. Das fällt halt komplett weg. Wenn du einfach die zweite Folge anklicken kannst, dann ist das einfach wurscht. Ja, aber Das liegt dementsprechend allein bauen von der auch. Art, wie du schon warst. Und Sangatsu fehlt komplett, weil vor allen Dingen, weil ich finde, Sangatsu erzählt pro Folge schon zwei kleine Geschichten, weil Das es sind ja auch immer die meistens zwei oder drei Kapitel, ja. genau, weil es die Dementsprechend Kapitel allerdings bauen Unterteilung halt hat. auch dementsprechend allerdings auch die Use von Recap-Episoden. Das muss man halt auch dazu sagen. Also Recap-Episoden bei vielen Anime sind komplett unnötig. Vor allem bei Seasonals, da hast du teilweise einfach deine typische Slice of Life School Rom-Com oder sonst was, die dann einfach einen Recap mit reinklatschen, obwohl bisher in dem Anime von Anfang an nichts passiert ist. Während Regards in a Line und ich sag mal, narrativ mehr fokussierte Anime, da ihre Recap-Episoden eben die Rewatches ersetzen, dass man das halt tatsächlich auch im Seasonal-Takt durchschauen kann, ohne dass man irgendwie großartig was verliert. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich bin bei wenn ich was wieder anschaue, das ist für mich halt so, mir muss das Spaß machen. Ich möchte Spaß dabei haben, wenn ich das anschaue. Ich möchte irgendwie, ich schaue halt weniger auf diese, wie gut ist die Kamerafahrt, wie gut das ist, was sie sagt, das mache ich vielleicht verstärkt bei Filmen. Ich kann aber auch sehr gut einfach mein Hirn ausschalten und kann sagen, okay, ich lasse mich jetzt 2 Stunden lang berieseln von hirnloser Action. Und ich finde halt, wenn man es wieder anschaut, das muss dir halt irgendwie Spaß machen. Und ich habe halt für mich gemerkt, wenn ich eine Story schon kenne, dann kann die noch so komplex und noch so gut sein. Wenn ich schon weiß, was passiert, dann ist sehr viel von der Spannung raus. Das ist, keine Ahnung, ich könnte mir zum Beispiel, ich kann nicht nochmal durch 9 Stunden Herr der Ringe sitzen. Am Anfang ging das locker, aber das könnte ich jetzt nicht mehr, weil mich interessiert der ganze Scheiß mit Frodo, weil ich zum Beispiel den Charakter und das, was der so treibt, einfach nicht mag und das interessiert mich nicht. Kann ich mir nicht gucken. Muss ich immer skippen. Und das ist auch was, was ich generell mache, wenn ich was rewatche, wirklich sage, okay, das gucke ich nochmal an. Dann kann es auch gut sein, dass ich sage, ich skippe einfach gewisse Stellen in gewissen Episoden, weil ich genau weiß, okay, jetzt passiert nichts, jetzt machen sie eine halbe Folge lang nur Scheiße. Und dann wird das halt übersprungen. Wenn ich ganz halt beim Rewatch immer auch sehr gut machen. Man kann sich halt auch gezielt rauspicken, was will ich haben. Mir muss es halt Spaß machen. Ich kann viel leichter ein Slice of Life Anime nochmal neu schauen, weil, wie gesagt, da passiert nichts. Da gibt es keine Story, da muss nur der Gag stimmen, so ungefähr. Also ich hatte, glaube ich, vor 2, 3 Monaten zwei Sachen nochmal gesehen. Einmal Funeruamu habe ich direkt, nachdem die Season fertig war, nochmal am Stück gesehen. Und das hat dem Anime auch extrem nochmal gut getan, weil dann gerade die kleinen bildlichen Verweise oder die textlichen Verschränkungen viel stärker rausgetreten sind. Und dann hatte ich probiert, Attack on Titan nochmal anzuschauen, weil jetzt ja bald die zweite Season kommt und ich dachte, vielleicht kann ich irgendwas machen. Willst du das Und schauen, die zweite Season? ach, weiß ich, so groß wie es ist. Ich war auf die schönen Klicks aus, nein, aber auf jeden Fall habe ich jetzt nach 3 Folgen abgebrochen, weil ich dachte, nee, Es zieht mich nicht mehr. Und da ist dann tatsächlich das, was Vulpex gesagt hat, dass ich den Anime wahrscheinlich nur von seinem Unterhaltungsfaktor irgendwo gut oder akzeptabel fand. Also ich hatte ihn mit einer 5 bewertet. Aber die Inszenierungen sind zwar vielleicht episch, wie auch immer, aber sie funktionieren nicht so, dass es mich insgesamt als Komplettes nochmal mitreißt, vor allem wenn ich es schon kenne. Ja, vor allem, weil ja gerade Attack on Titan halt in jeder Folge meines Wissens einen Cliffhanger hat und du gerade dann halt bei vielen Sachen dann auch einfach nur mit den Augen rollst, weil du genau weißt, okay, das ist jetzt einfach nur wirklich ganz billig, irgendwie wie Spannung oder Bedrohung aufbauend und am Ende wird da eh nichts Schlimmes passieren. Du weißt immer schon, ob's ausgeht oder nicht. Du kannst schon, wenn du halt es schon wieder anschaust, du hast dieses Wissen, was passiert danach und ist hier dieser Cliffhanger, ist das wirklich eine dramatische Szene oder wird es dann sowieso gelöst und dann kannst du es wieder vergessen. Ja, Das aber ist bei guten halt. Anime hast du das nicht. Zum Beispiel Shinsekai Yori. Ja, Da hast du keine Cliffhanger. ich glaube doch. Doch, doch, Nee, doch, da hast du ein, zwei kleine, Cliffhanger hast du aber drin. nicht auf jeden Fall solche wie Also bei keine Attack Attack on on Titan. Titan. Das finde ich, ich finde Attack on Titan ist auch echt ein Sonderfall, was Cliffhanger betrifft, Ah, weil. weiß nicht, so moderne Sachen sind manchmal zum Teil so. Aber ich glaube, da ist auch die Struktur, wie Sachen bei uns publiziert werden, anders als in Japan. Weil in Japan hast du die Sendeplätze, die laufen und dann ist es vorbei und du kannst sie nicht mehr unmittelbar, außer du kaufst dir die DVDs oder Blu-rays, Kannst es gar nochmal nicht sehen. rewatchen so Und leicht. zum Beispiel Tatami kam jetzt gerade nach 7 Jahren nochmal, weil jetzt der Film von Yuasa dazu nochmal im Kino kommt dann im April, damit sie da quasi nochmal Zuschauer ranziehen und haben extra das Opening und das Ending geändert. Und das ist ein Sonderfall, aber sonst hast du halt, keine Ahnung, deine One Piece Sachen, die seit 10, 15, 20 Jahren durchlaufen. Und die Leute sind auch nicht unbedingt so drauf und dran, dann alles zu sehen. Oder One Piece ist halt wahrscheinlich so ein Sozialvergnügen, man setzt sich sonntagmorgens hin und guckt es an. Aber es geht nicht darum, ob jetzt die Geschichtsstrang da aufgegriffen wird, sonst würden sie es auch nicht Manga-kapitelweise adaptieren. Aber ich fände es lustig, wenn gerade so Long-Running-Shonen wie One Piece, Naruto, Bleach etc. einfach nochmal eine Adaption bekommen, wo halt der ganze Filler-Bullshit rausgeschnitten wird und danach noch so die ganzen Logikfehler, die sich so eingeschlichen haben durch die Veröffentlichung, bereinigt werden und so weiter. Das wäre irgendwie ganz lustig, Ja, das ist das ja zu auch sehen. gut, weil du dann das ganze Werk hast und dann hast du die ganze Stärke der Narration und kannst es vielleicht auch sogar noch visuell umsetzen, dass du irgendwelche speziellen Charakterdesigns oder Effekte einbaust, die dann passen. Aber das kannst du halt meistens nur, wenn du das Werk als Ganzes überblicken kannst. Jo, noch eine kleine Frage, wie oft schaut ihr denn Rewatches dann? Also Vulpix gar nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Doch, doch, ich schaue schon Rewatches. Ich glaube, das kam falsch rüber. Ich schaue schon Rewatches, ich schaue aber meistens dann, schaue ich nicht Folgen. Ich schaue meistens, was ich nochmal anschaue, sind Animes, die gar nicht, die mir noch nicht mal besonders gut gefallen, sondern die einfach nur irgendeinen Aspekt wie, ich nehme jetzt mal D-Frag als Beispiel, die mir auf der Comedy-Ebene aus irgendeinem Grund sehr gut gefallen, die für mich comedy-mäßig gut funktioniert haben. Die kann ich dann nochmal gucken. So Nonsens-Sachen sind es meistens. Ich kann halt nur sehr schwer Sachen gucken, die sehr stark story-driven sind, weil ich jemand bin, sobald ich das Wissen habe, ist für mich sehr viel verloren. Das ist auch bei Filmen so. Das macht dann für mich keinen Spaß mehr. Mir fehlt es dann irgendwie so, wenn ich das alles schon weiß. Und deswegen, ich schaue schon Rewatches und ich würde sagen, keine Ahnung. Es kommt halt drauf an. Ich habe zum Beispiel Seven Deadly Sins schon dreimal gesehen. Ich habe auch schon dreimal Mirai Nikki gesehen. Was? Und Tut mir leid, ja, das war eine Krebs. ich kann das. Ich habe da Die keine Ahnung. Gräben werden größer. Ich spüre den Tumor wachsen. Ich habe da halt Spaß. Also, ich weiß nicht. Mirai Nikki ist bei mir auch ein Sonderfall. Aber ich sage jetzt mal von Seven Deadly Sins. Ich habe da Spaß beim Anschauen. Genau dieses Over the Top. So. Ich weiß, dass sämtliche Situationen eigentlich danach wieder entschärft werden und überhaupt nicht so dramatisch sind, wie sie am Anfang immer erscheinen. Aber halt dieses Over the Top macht mir halt Spaß zum Anschauen und deswegen kann ich den jederzeit wieder gucken. Ich könnte mir aber niemals nochmal Ergo Proxy oder Paranoia Agent anschauen, weil das so storymäßig so schwer ist und weil ich sage, so, das ist mir viel zu anstrengend und ich weiß schon, was passiert und bin ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist für mich, da verwende ich meine Zeit lieber tatsächlich dafür, dass ich Seven Deadly Sins ein viertes Mal angucke. Ja, das ist wahrscheinlich was genau mir der auch nicht Unterschied ist. zu mir. Ja, Weil ich ich glaube, genau das diese ist aus anderen Filme und Gründen. Serien, die du nicht nochmal anschauen würdest, gerade auf meiner Liste und so habe, um sie nochmal anzuschauen, weil ich da für mich mehr raushole. Um kurz zu antworten, ich schätze so, mittlerweile ist ungefähr ein Drittel von dem, was ich schaue, sind Sachen, die ich schon mal gesehen hatte. Ja, kommt bei mir, glaube ich, auch hin, wenn ich jetzt so nachdenke. Wenn ich so sage, mit einzelnen Episoden, die ich immer mal wieder anschaue, weil ich irgendwie gerade Bock drauf habe, kommt es so hin ungefähr bei mir auch. Bei dir, Arsen? Ich schaue einfach nur, wann auch immer ich Lust auf etwas habe. Es ist ganz einfach. Ich meine, ich schaue generell nicht viele Rewatches. Berserk habe ich jetzt einfach nur geschaut, weil das Gaming Set rauskommt. Herr Bannerenmee will ich nochmal schauen, weil es mein Favorite ist und weil ich eventuell nochmal ein Video drüber machen will. Und ansonsten schaue ich halt wortwörtlich einfach nur, oh ja, ich habe Lust auf Action, aber ich habe keine neue Show zur Hand. Ich kann einfach ein bisschen Redline schauen. Und ansonsten habe ich da keinen Punkt, wonach ich irgendwo schaue, von wegen, auf meiner Liste steht jetzt Anime XY, den soll ich jetzt nochmal rewatchen. Das habe ich Wie nicht oft hast wirklich. du denn Redline jetzt schon gesehen? Oh, das ist eine gute Frage. Lass mich nachschauen. Ich habe Redline geschaut. Lass mal schauen. My Anime List. Tales. Oh, gerade mal dreimal. Schau mal an. Gar nicht so oft. Aber dreimal, ja. Ich habe ihn Also insgesamt vier neulich. offensichtlich. Drei Rewatches. Ich hab ihn neulich im Unikino gesehen, noch mit so richtig fetten Boxen und alles. Also ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du es irgendwie so auf deinem Laptop oder so guckst. Wenn das so. Redline, so keine mit einem anständigen, beziehungsweise einfach nur auf generell einer Leinwand, würde ich auch Redline definitiv nochmal schauen. Ja, vor allem mit richtigen Boxen und alles, wo du richtig schön der Bass so durch die Gegend wummert, ey. Es ist schade, dass er nicht ins Kino gekommen ist, wenn ich mich richtig entsinne. Wobei ich den leider wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen habe. Naja, dann sind wir mehr oder weniger am Ende. Moment, du, was schaust du an? Ich? Sag dann Also nicht. ich, keine Ahnung. Also, wenn ich so das letzte halbe Jahr anschaue, dann waren 90% von dem, was ich geschaut habe, Rewatches. Wenn ich so meine ganzen, was ich Anime schaue, History angucke, dann wahrscheinlich 10, 20%, wobei das jetzt in Zukunft ein bisschen mehr werden wird, aufgrund dessen, dass ich einige Sachen nochmal anschauen werde für Videos, die ich dazu mache. Aber nicht so häufig, muss ich sagen. Also ich Also glaube, ja, mach. ich habe einfach noch nicht so viel. Es gibt einfach noch so viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe und wo ich denke, das könnte mir gut gefallen. Und wo ich mir denke, ich schaue lieber was Neues. Und bin vielleicht positiv überrascht, als nochmal was Altes anzuschauen, wo ich weiß, dass es mir gefällt. Dafür habe ich auch nochmal Zeit. So gesehen irgendwo. Also, dann lieber, vielleicht finde ich einen neuen Favorite. Das wäre mir dann mehr wert. Ja, bei der Menge, die du gesehen hast, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist so, glaube ich, dass ich zu nichts ein Video mache, ohne dass ich es mindestens zweimal eher häufiger gesehen habe. Wie ist bei euch das so? Also, Lars. Ja, spielt für mich schlichtweg keine Rolle. Das liegt auch grundsätzlich daran, dass ich meistens sowieso nur über Video, Quatsch, über Anime-Videos mache, die ich erst vor kurzem gesehen habe. Ich gehe eigentlich in meiner Liste nicht weit zurück. Aber dementsprechend halte ich mich auch momentan mit Heilbahner Rennmäher ein bisschen zurück, obwohl ich interessiert wäre, dann für ein Video zu machen, weil ich es vorher nochmal schauen will. Also meine Reviews habe ich immer beim ersten Mal schauen gemacht, außer Ergo Proxy. Und jetzt die neueren Videos sind die ich bis jetzt gemacht habe und die jetzt wahrscheinlich auch in ihrer Zukunft kommen werden, sind alles Sachen, die ich gerewatcht habe. Aber ja, das hat damit nichts zu tun. Also es liegt einfach bloß daran, dass ich weiß, was ich dazu machen könnte, wollte und es mir nochmal anschaue, um da besser zu argumentieren zu können. Ja, wobei ich es auch finde, dass es einfach einen Unterschied macht, ob du es für dich nochmal anschaust oder ob du es mit dem Wissen, dass du was drüber machen willst, nochmal anschaust, weil du da einfach dann eine verkrampftere Perspektive, oder zumindest geht es mir manchmal so hast. Ich finde, du musst, ich meine, ich mache keine Videos drüber, aber ich glaube, wenn du sagst, du guckst es nicht für dich wieder, dann musst du einfach auch auf viel mehr Dinge achten und vielleicht auch auf spezielle Dinge machen, über die du eben reden willst. Dann achtest du verstärkt auf diese Dinge, was du so vielleicht sonst nicht tun würdest. Also wenn du sagst, ich will irgendwie was eben über die Kamerafahrten machen, dann musst du verstärkt darauf achten, was für Kamerafahrten oder was für Schnitte haben die, was du sonst nicht tun würdest. Sonst würdest du es einfach nur nochmal anschauen. Da wäre das eher ein Nebeneffekt. Ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, oder man ist einfach so intelligent und kann das beides gleichzeitig machen. Alles. Ja, Und dann aber erfasst du noch nicht. 50 philosophische und theoretische Konzepte auf einmal und schaffst das sogar mit zwei Händen parallel zu schreiben. Ja, Ja, und Lassik, macht ich muss dabei dich vier Videos anstellen für meine gleichzeitig. Videos. Ja. Nun gut, wenn es sonst nicht noch was zu dem Thema gibt, dann war es auch das schon, auch wieder relativ kurz, aber sicher mit einer schönen Diskussion. Ihr könnt euch ja diesen Podcast nochmal anhören. Vielleicht gibt das auch irgendwie einen gewissen Wert. Ein Wiederanhörungswert, bestimmt. Bin ich eigentlich der Einzige, der das deutsche Wort Wiedersehen oder Wiederanhörungswert einfach mal furchtbar lang und unnötig findet und Rewatch-Value einfach viel schöner ist? Wieder Ja, ich hasse alle Anschauungswert. deutschen Alter, Worte. Wiederanschauungswert. Das Ein ist klassisch ein deutsches Wort. Wort, das gibt's im Deutschen nicht. Das kannst du im Deutschen nur machen, weil du im Deutschen sämtliche Wörter aneinander reihen kannst. Ist doch geil. Ich hasse alle deutschen Worte. Das ist Also, Schifffahrts-, Kapitäns-, Mützen-, Besteckhaltergeschirr oder so ein Scheiß halt einfach. Rüpex, wir machen einfach den ganzen Podcast nochmal auf Englisch auf meinem Channel. Was sagst du? Ist okay. Da können wir die ganzen schmutzigen Deutschen da erstmal Ja, bin rausjagen. ich Die Worte dabei. zumindest. Ich meine, du hast vielleicht keinen Anime-Geschmack, aber zumindest hast Hello? du Ich habe sehr wohl linguistische. Anime-Geschmack. Das Ding Einen ist, schlechten ich. bloß, aber Nein! okay. Nein, nein, nein, nein, nein. Diese Diskussion lasse ich mich hier überhaupt nicht ein. Ich habe auch keinen schlechten Anime-Geschmack. Ich habe einen eigenen Anime-Geschmack. Also, Fickt euch du bist alle. besonders, wir haben es schon verstanden. Yes, I'm a special snowflake. Deal with it. Ja, so viel dazu. Wow, oh, das ist nicht gesund heute. Ah, ihr seid ja alle bloß neidisch, weil ihr einfach nicht so wie ich Mirai-Nikki dreimal anschauen könnt. Okay. Gott, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich Mirai-Nikki dreimal gesehen hätte. Oh Gott, es war fast so schlimm wie Tokyo Ghoul. Aber es war zumindest war es lustiger, aber Ah, nee. es war lustiger als Tokyo Ghoul, aber es war Tokyo genauso Ghoul war ja auch furchtbar. nicht lustig. Ja, aber ich kann über Mirai-Nikki kann ich wenigstens lachen, über Tokyo Ghoul kann ich krieg ich Weinen. nur Hass. Kann ich nur Fernseher einschlagen und Da sowas, kann aber ich gleich okay. noch was hinzufügen. Ich bin einer der wenigen Menschen, der die zweite Staffel besser findet als die erste Staffel. Ich glaube, da bist Von du Tokyo mittlerweile gar Ghoul. nicht so alleine, Nee. aber. Alle hassen die zweite Staffel und vor allen Dingen das Ende der zweiten Staffel und ich finde es super. Solange bis Season 3 kommt, dann finde ich scheiße. Ja, vielleicht haben sie auch einfach alle einen besseren Geschmack als du. Also ich meine, nach den Aussagen hier im Podcast, ich Nee, weiß nee, nee, nicht. nee, nee. Ich glaube, ich finde die beide relativ gleich schlecht und ich weiß nicht, ob ich da unten noch irgendwelche Differenzierungen machen würde. Eben, also zwischen Musst du 1 von nicht. 10 und 1 von 10 kann man ja, ist eine Differenzierung irgendwie unnötig, aber. Okay, wir kommen vollkommen vom Thema ab. Beenden wir das lieber vorher. Das, Oder ihr was. schaut Tokyo Ghoul an und sagt, ob es einen Wert hat, ihn nochmal zu schauen. Bitte Das, tut das nee. Sagt erst mal, ob es einen Wert hat, ihn überhaupt einmal zu schauen. Da würde ich ganz klar sagen, nein, hat es nicht. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch in die anderen Podcasts rein. Auch wenn ihr sie schon mal gehört habt, könnt ihr sie ja jetzt nochmal anhören und sagen, die waren alle genauso furchtbar oder toll wie beim ersten Mal. Das war's von mir. Letztes Wort gebührt den Gästen. Wir hören uns wieder. Vulpix hat keine Ahnung, wovon er redet. Genesis Evangelion ist ziemlich cool. Mirai-Nikki nicht ganz so. Also, ja. Nice bait, mate.